Am Donnerstag starten neue Filme in den Kinos und unsere Kritikerin Anke Lewicke hat aus der großen Fülle zwei ausgewählt. Darunter einen, dessen Titel schon mal aufhorchen lässt, weil er eine psychoanalytische Begrifflichkeit zitiert. Über Ich und Du. Regisseur Benjamin Heisenberg hat plausible Gründe für sein Interesse an der Psychoanalyse. Also wir analysieren ständig die Charaktere, die wir vor uns sehen, egal ob sie jetzt von sich erzählen oder nicht. Und wir lernen im Kino im besten Fall auch etwas für unser Leben. Und insofern ist Analyse ein sehr dankbares Thema, glaube ich, im Kino, weil es eben diesen reflexiven Prozess sozusagen nochmal in einer zweiten Metaebene konsumierbar macht. Benjamin Heisenberg hat den Film Über Ich und Du gedreht. Anke Lewicke, welches Über Ich trifft denn hier auf welches Du? Ja, ist ja ganz interessant, was Benjamin Heisenberg da sagt, weil gerade in der Komödie lernen wir ja viel über uns selbst, weil der Komiker ist ja sozusagen die Figur auf der Leinwand, die eigentlich unsere Alltagssorgen austragen soll. Und mit ihm sollen wir über uns lachen. Und in dem Titel ist jetzt eigentlich schon das Konzept einer Komödie drin, nämlich dass zwei unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Und das ist hier einmal der Kleinganove Nick und dann der Psychoanalytiker Kurt Ledig. Und die kommen einfach, weil Nick untertauchen muss, landet er als Chauffeur, Koch bei diesem alten Mann. Und der nimmt diesen Nick direkt als Studienobjekt. Er möchte nämlich erkunden, wo eigentlich nichts über ich ist, weil dieser Mann lebt einfach in den Tag hinein, der kennt kein Recht und keine Unordnung. Und er will das einfach mal herausfinden. Und dabei landet er eigentlich erstmal bei konkreten Schulden, die dieser Nick hat. Und diese konkreten Schulden werden im psychoanalytischen Prozess dann auf einmal zu einer Schuld. Und dann geht das. Das ist natürlich, um was sich Psychoanalyse überhaupt kreist, das schlechte Gewissen, die Schuld und so weiter. Und das spinnt der Film dann eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen weiter, sodass Kurt Ledig auf einmal auch wieder was mit den Schuldnern von Nick zu tun bekommt, weil sie auf einmal sein Geld haben wollen. Und das Ich und das Unbewusste, wo bleiben die? Das Ich und das Unbewusste, das Ich muss sich mit konkreten Situationen auseinandersetzen. Das Unbewusste ist immer wieder für Slapstick-Momente da, weil dieser Film versucht, die psychoanalytische Übertragung zu versinnbildlichen. Und da geht eben was schief, dass eigentlich die Küchenphobie, die Kurt Ledig hat, bei Nick landet. Und dann kann Nick eben nicht mehr in Küchen gehen. Und das sind so schöne Slapstick-Situationen, die dieser Film hat. Und natürlich geht es auch um Vaterkonflikte und Macht. Es sind ja dann doch zwei Männer, die aufeinandertreffen. Es geht aber auch um diesen ganzen Jargon, um den Bildungsbürger-Hintergrund und sonst was. Und das ist jetzt eine Komödie, die nicht auf Tempo setzt, sondern man muss einfach in diesen doch sehr ausgelassenen Situationen immer genau aufpassen. Dann kriegt man so den intellektuellen Witz mit und vielleicht begegnet einem dann auch das Es dieses Films. Also es hört sich sehr, sehr komplex an. Die Komödie lebt von Leichtigkeit. Es geht aber auf, das Konzept. Das geht auf alle Fälle auf und es ist so wohltuend, das mal im deutschen Kino zu sehen, wo man ja gerade auf deutschen Leinwänden eher diesen Brachialwitz sehen, dass man einfach mal, das ist einfach so schönes Boulevard im besten Sinne, und man fühlt sich trotzdem unterhaltsam und kommt ganz gut gelaunt aus dem Kino raus. Auch in dem zweiten Film, den Sie, Anke Lewicke, uns vorstellen, geht es um eine Frau, die ihr Leben nicht von ihrem Über-Ich und anderen Ordnungen bestimmen lassen möchte. Wie würden Sie die Titelheldin von Marcel Gieslers neuem Film Rosi beschreiben? Na, Rosi ist so Mitte 70, eine Witwe und na, wenn man das so hört, dann denkt man direkt an rüstige Alte oder komische Alte und so weiter. Aber Rosi lässt sich eigentlich in gar kein Klischee zwängen, sondern Rosi ist einfach Rosi. Und es ist eigentlich eine Hommage des Regisseurs an seine eigene Mutter. Und dieser Regisseur Marcel Gießler, der hat immer sehr viele Filme, wo es um autobiografische Bezüge geht. Er ist ja hier Regisseur in Berlin, obwohl er Schweizer ist und der, sein alter Ego ist dann eben Schriftsteller im Film und er fährt zurück, weil Rosi, seine Mutter, einen Schlaganfall hatte. Und das Interessante ist dann einfach, dass er, weil Rosi nicht ins Altersheim will und seine Schwester und er wissen nicht, was sie machen sollen, dass durch das Verhalten der Mutter die eigene Biografie nochmal ins Rollen kommt. Also, dass alle Beteiligten in diesem Film den Begriff der Familie nochmal neu definieren müssen, aber sich selbst auch neu innerhalb dieser Familie definieren und positionieren müssen. Und das Ganze wird als Familien- Drama Drama erzählt? Ja, Drama klingt immer so groß. Da wäre ich gerne wieder bei Benjamin Heisenberg, dass man manchmal doch was im Kino lernen kann. Wir kennen das doch alle, wenn wir dann nach Hause zurückkommen. Oh, man ist wieder so in diesen alten Mustern drin. Und man denkt, boah, wo sind denn die ganzen Jahre, wo ich weg war? Jetzt hänge ich hier so wieder fest. Und da geht der Film rein. Und das Interessante ist aber, dass hier die Mutter auch mal neu gesehen werden will. Und das ist ganz schön, weil dadurch kommen so alte Geschichten aus der Vergangenheit raus. Und dieser Sohn im Film muss einfach auch mitbekommen, der Vater hat eigentlich sein Leben nie richtig gelebt. Da gibt es dann so ein Geheimnis und dass er, ohne zu wissen, eigentlich das Leben seines Vaters gelebt hat. Und das deckt der Film alles auf. Und das ist eben überhaupt nicht dramatisch, weil so die Kamera so ein Ruhepol ist. Und dann gibt es natürlich noch die Schweizer Berge. Da kommt man dann auch als Zuschauer immer so zur Ruhe. Und dann gibt es so ganz bewusst klassische Musik, die eingesetzt ist und die dramatisiert nicht, sondern die ironisiert das auch alles so ein bisschen. Zwei Empfehlungen für die neue Kinowoche über Ich und Du von Benjamin Heisenberg und Rosi von Marcel Giesler vorgestellt hat bei der Anke Lewicke. Danke für den Auftritt bei Fazit. Und nun sind wir wieder bei Carlos Santana und Mal Bicho. Die Fabulosos Cadillacs lassen sich aus über ein fieses Biest.